Wir sind in Bochum bei der Manar. Wir freuen uns sehr, dass wir bei ihr sein dürfen. Wir sind gerade mit dem Zug aus Hamm gekommen. Ich, Claudia Wegener und Hevi Ali. jetzt sind wir hier bei der Manar. Ich kenne die Manar von einem Online-Projekt eigentlich, Mütter in Szene von De Facto, wo ich ein paar Monate mitgearbeitet habe und da habe ich Manar kennengelernt. Und wir haben uns da schon ein bisschen unterhalten. Ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir freuen uns sehr, dass sie dann im Gespräch mit Hevi jetzt ein bisschen von ihrem Leben in ihrer Heimat und in ihrer neuen Heimat erzählen kann. Und jetzt werde ich mal der Hevi das Mikro geben. Also, hallo erstmal. Hallo. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, dass wir das heute zusammen machen. Und ich freue mich sehr drauf, dass wir das endlich auch geschafft haben. Und ich würde erstmal damit starten, dass du mir etwas von dir erstmal erzählst. Ja, hi. Freue ich mich auch, euch zu sehen, sogar Claudia. Ich bin Manar. Ich bin seit fast 8 Jahren in Deutschland, habe ich 2 Kinder. Ich mache jetzt gerade Busführerschein. Also ich werde Busfahrerin sein. Also es war mein Traum. Ja, was willst du noch wissen? Also erstmal Glückwunsch, dass du deinen Führerschein gerade machst und dass du deine Theorie schon bestanden hast. Hoffentlich wird das andere, die anderen Prüfungen sehr einfach für dich und kriegst du auch sehr gut hin. Wie war das für dich, an diesen Punkt zu gelangen? Wie hast du dich gefühlt, als du für dich so selber wusstest, ey, ich habe das endlich geschafft, hier anzukommen, hier ein Leben anzufangen? Was musstest du alles durchmachen, damit du jetzt hierher gelangen könntest, konntest. Ja, also jetzt, das ist schwer zu erzählen, weil die war ein bisschen schwer, also Geschichte, kann ich sagen. Ich hatte viel zu viel im Leben, war ein bisschen hart, kann ich sagen. Also am Anfang, seit ich angekommen bin mit den Kindern, also ein bisschen die geschiedene Geschichte. Ja, es war ein bisschen schwer da. Viel schwer, man kann ich sagen, sehr schwer. Ja, mit den 2 Kindern, also fremde Sprache, ich kann gar nicht hier. Die Kinder waren sehr klein. War für mich ja hart, sehr hart. Und danach also die Sachen langsam gut geläuft und dann nochmal gebrochen, weil mein großes Kind krank geworden, also Leukämie gehabt. Ja, da war es sehr, sehr, sehr schwer Zeit. Ja, als alleine Mutter war sehr schwer für mich. Er war 8, sein Bruder war 5 Jahre alt. Ja, er war im Kindergarten und ich muss mit in der Große, weil er krank ist, immer die ganze Zeit mit ihm im Krankenhaus sein. Und der Kleine war auch im Kindergarten. Ich muss mich einfach teilen, ein Stück hier, ein Stück hier. Ja, es ist sehr, sehr schwer Geschichte. Manar, willst du uns vielleicht erstmal ein bisschen mitnehmen in deine Kindheit und nach Syrien? Erzähl mal ein bisschen, was für Bilder hast du mitgebracht hier nach Deutschland in dein Leben in Bochum? Vor allen Dingen, was das Leben der Frauen angeht, vielleicht, aber erzähl einfach mal, was ist dir wichtig, was ist dir jetzt in Erinnerung?